Das Problem scheint nicht so groß zu sein. Die Leiche im Brunnen droht das Trinkwasser zu verseuchen, ja. Doch der NGO-Geländewagen hat eine Seilwinde. Mambrou hat schon weit schwierigere Fälle gemeistert. Aber denkste. Fast. Fast war die Leiche des fetten Mannes schon oben. Und dann kriegt mal ein neues Seil in diesem Land. Irgendwo in diesem undurchdringlichen Berglabyrinth. Bosnien, vielleicht ein anderes Land. Vielleicht ist noch Krieg, vielleicht nicht mehr. Aber die Gewalt und die Leichen und das Chaos und die Absurdität, das alles verbindet sich in Fernando León de Aranuas Film A Perfect Day mit einer verstörenden Intensität. Also, was haben wir? Seil gerissen. Mambrou, wunderbar, verknittert, unausgeschlafen, weise und verpeilt, Benicio del Toro. Mambrou ruft Kollege B, einfach nur B genannt, über Funk. Tim Robbins als durchgeknallter Hilfsorganisationsveteran /Ex-Hippie. Mambrou, wir brauchen ein Seil. Mambrou in seinem SUV, zusammen mit Damir, dem Dolmetscher. B im anderen zusammen mit Sophie, gespielt von Melanie Thierry. Was folgt, ist eine Odyssee durchs Chaos. Wo könnte ein Seil sein? Die Zeit läuft, bald ist das Wasser im Brunnen nicht mehr zu trinken. Wo ist das Problem, fragt B seinem Dolmetscher Damir, während er in dem Laden in der Einöde vor all den dicken Seilen steht. Es gibt kein Seil. Was heißt, es gibt kein Seil? Hier ist jede Menge, ich... Bitte die Ware nicht anfassen, sagt er. Ob die, die kein Seil verkaufen wollen, die Waren, die die Leiche in den Brunnen warfen, das wird sich in A Perfect Day nicht aufklären. Muss es auch nicht, weil die Atmosphäre von Bedrohung und Gewalt, die uns in dieser Szene anspringt, alles sagt. Sagt, Sie brauchen Seil zum Leute aufhängen. Das ist ein Scherz, oder? Tja, ich weiß nicht, dann... Und weiter geht es auf den engen Straßen durchs Absurdistan, zum nächsten Ort, wo ein Seil sein könnte. Inzwischen ist das Quartett in ihren SUVs erweitert um Katja, Olga Kurilenko, die für die NGO überprüfen soll, ob der Einsatz der NGO finanziell noch tragbar ist. Als ich dich das letzte Mal gesehen habe, sahst du anders aus. Klar, ich bin angezogen. Katja, die mal was mit Mambrou hatte. Stimmt, ja, du bist angezogen. Dein Haar war anders. Mein Kopf war anders. Vielleicht sind die Screwball-Einlagen, die Fernando León de Aranoa zwischen Mambrou und Katja inszeniert, notwendig, weil Komik und Tragik sich in großen Filmen die Hand reichen müssen, als tiefe Einsicht über das Leben. Horror, Sarkasmus, Humor, abgrundtief schwarz, ein Lachen angesichts der Hölle und ein Gefühl für die Absurdität der Welt sind in diesem wunderbaren Film A Perfect Day perfekt ausbalanciert. Irgendwann ist dann da auf diesem verlassenen Hof ein Seil. Perfekt, meint B. Mambrou hat verständliche Einwände. Perfekt wäre es, wenn kein Hund dran wäre. Du hier bist zu helfen, ja? Jetzt du helfen. Meint Nicolas, das Kriegskind, das irgendwann auch mitfährt auf der Suche nach dem Seil. Zur eindrucksvollen Montage dieses Horror-Irrgartens, in dem all die Teilnehmer eines Krieges präsent sind, Soldaten, Zivilisten, Blauhelme, Journalisten, NGOs, kommt der Soundtrack des Films. The Velvet Underground, The Ramones, Marilyn Manson und Marlene Dietrich singt irgendwann diesen Klassiker eines Antikriegsliedes. Where have all the flowers gone? Am Ende fahren die Helferprofis weiter zum nächsten Brunnen oder zum nächsten Dorf oder zum nächsten Krieg oder Nichtkrieg oder Nachkrieg. Das Leben geht weiter. Aber für diese scheinbare Plattitüde hat Regisseur Fernando León de Aranoa ein grandios, intensives, existenzialistisches Bild gefunden mit diesem toten Mann, der nicht aus dem Brunnen rauszukriegen ist und an die Geschichte von Sisyphos erinnert, dem der Stein immer wieder den Berg runterrollt. When will they ever learn?